Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Auswanderungsplan, bin ein Spassikaff, Papa Bär. Oh yeah, fühl mich sehr, doch mein Gehirn ist leer. Ey man, wir sind so dumm, wie Heidi Klum. Dumm, dumm, dumm, Hackfleisch, Hackfleisch, everybody. Kauf meine Whopper nur noch bei McDrive. Unsere Musik ist voll der Track, da rennen alle Groupies weg. Denn wir können weder Rap noch singen und die ganze Welt weiß, dass wir scheiße klingen. Yo! Keine Bewusstseinsstruktur, wir haben in Dummheit Abitur. Unser Scheiß will doch keiner hören, für die Beats zieht deine Box zerstören. Unser Scheiß will keiner hören. Unseren Scheiß will keiner hören. Unseren Scheiß will keiner hören. Unseren Scheiß will keiner hören. Unsere Musik ist voll der Drag, da rennen alle Groupies weg. Denn wir können weder Rap noch singen und die ganze Welt weiß, dass wir scheiße klingen. Yo! Keine Bewusstseinsstruktur, wir haben in Dummheit Abitur. Unseren Scheiß will doch keiner hören, für die Beats zieht deine Box zerstören. Und Style ist nicht mehr schön, Catalyst will uns doch sehen. Und wenn ich auf der Straße lauf, dann hängen sich die Gangster auf. Im Schwimmbad sind wir ungewollt, unser Tourbus wird schon weggerollt. Fliegen auch gleich hinterher, Panda-Style for life, oh yeah. Boah, mach die Scheiße aus, der Beat ist mega schlecht. Ich geh dann jetzt nach Haus und lese Bertolt Brecht. Scheiße, meiste jede, doch sieht das. Da merken auch die Deppen, wir können gar nicht schreppen. Wir können gar nicht kacken, nicht mal. Wir sind voll zum Kotzen, zeigt mir eure Hüte. Unsere Musik ist voll der Track, da rennen alle Groupies weg. Denn wir können weder Rap noch singen und die ganze Welt weiß, dass wir scheiße klingen. Yo! Keine Bewusstseinsstruktur, wir haben in Dummheit Abitur. Und den Scheiß will doch keiner hören, für die Beats zieht deine Box zerstören. Scheiß will doch keiner hören.